Es war nichts weiter zu erreichen, als dass sie mir eine geladene Pistole gaben, für den Fall, dass wir angegriffen würden, und dass sie uns versprachen, es sollten gesattelte Pferde bereitgehalten werden, für den Fall, dass wir auf unserem Rückweg verfolgt würden. Außerdem sollte ein junger Bursche sofort zum Doktor reiten, um bewaffnete Hilfe herbeizuholen. Mir klopfte das Herz, als wir beiden in der kalten Nacht auf dieses gefährliche Abenteuer auszogen. Der Vollmond ging eben auf und schien rötlich durch den oberen Rand des Nebels. Dies veranlasste uns zu besonderer Eile, denn es war klar, dass es taghell sein würde, bevor wir wieder zu Hause wären, so dass man uns sehen musste, wenn Beobachter aufgestellt waren, wie wir es von den Seeräubern wohl annehmen konnten. Wir schlichen uns geräuschlos und schnell an den Hecken entlang, doch sahen oder hörten wir nichts, was unsere Ängste vermehrte, bis zu unserer großen Erleichterung die Tür des Admiral Benbow sich hinter uns geschlossen hatte. Ich schob sofort den Riegel vor und wir standen keuchend einen Augenblick im Dunkeln, ganz allein, im Hause mit der Leiche des Captains. Dann holte meine Mutter eine Kerze aus dem Zapfraum und Hand in Hand gingen wir in die Schenkstube. Der Captain lag so, wie wir ihn verlassen hatten, auf dem Rücken, die Augen weit offen, den einen Arm ausgestreckt. »Zieh den Fenstervorhang herunter, Jim«, flüsterte meine Mutter. »Sie könnten kommen und uns von draußen beobachten.« Als ich dies getan hatte, fuhr sie fort. »Und nun müssen wir den Schlüssel kriegen von dem da. Und wer ihn anrühren soll, das möchte ich wohl wissen.« Und sie stieß eine Art von Seufzer aus, als sie diese Worte sagte. Ich ließ mich sofort auf die Knie nieder. Auf dem Fußboden, dicht neben der Hand des Captains, lag ein kleines, rundes Stück Papier, das auf der einen Seite geschwärzt war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass dies der schwarze Fleck sei. Und als ich es ansah, stand auf der anderen Seite in sehr guter, deutlicher Handschrift die kurze Botschaft: »Du hast Zeit bis heute Abend, 10 Uhr.« »Er hatte Zeit bis 10, Mutter«, sagte ich, und gerade in diesem Augenblick begann unsere alte Uhr zu schlagen. Das plötzliche Geräusch jagte uns einen furchtbaren Schrecken ein, aber es war eine gute Neuigkeit, es war erst 6 Uhr. »Nun, Jim«, sagte meine Mutter, »den Schlüssel.« Ich suchte in allen seinen Taschen. Ein paar kleine Münzen, ein Fingerhut, etwas Nähfaden, ein paar große Nadeln, ein Stück Kautabak, der an dem einen Ende abgebissen war, sein Schiffermesser mit dem gekrümmten Heft, ein Taschenkompass und eine Zunderdose, das war alles, was sie enthielten, und ich begann, den Mut zu verlieren. »Vielleicht trägt er ihn um den Hals«, sagte meine Mutter. Ich überwand meinen starken Widerwillen, öffnete sein Hemd am Halse, und richtig, an einem geteerten Bindfaden, den ich mit seinem eigenen Messer durchschnitt, fanden wir den Schlüssel. Dieser glückliche Fund erfüllte uns mit Hoffnung, und wir liefen sofort, ohne eine Sekunde zu verlieren, nach der kleinen Stube hinauf, in der er so lange geschlafen hatte und wo seit dem Tage seiner Ankunft seine Kiste an der Wand gestanden hatte. Sie sah von außen genau wie jede andere Seemannskiste aus. Auf dem Deckel war mit einem glühenden Eisen der Buchstabe B eingebrannt. Die Ecken waren etwas zerstoßen, wie wenn sie lange Dienste getan hätte und viel herumgeworfen worden wäre. »Gib mir den Schlüssel«, sagte meine Mutter. Das Schloss ging etwas schwer, aber im Nu hatte sie den Schlüssel umgedreht und den Deckel zurückgeschlagen. Ein starker Geruch nach Tabak und Teer schlug uns entgegen, aber obenauf war nichts zu sehen als ein sehr guter Tuchanzug, der sauber gebürstet und sorgfältig zusammengelegt war. Die Kleider waren niemals getragen worden, wie meine Mutter mir sagte. Darunter aber lag ein Haufen von Gerümpel, ein Quadrant, ein Zinnkännchen, mehrere Stücke Tabak, 2 Paar sehr schöne Pistolen, ein Silberbarren, eine spanische Taschenuhr und einige andere Schmucksachen von geringem Wert und meistens von ausländischer Herkunft, ein paar Kompasse in Messinggehäusen und 5 oder 6 seltene westindische Muscheln.